Ich mach nix und rappe praktisch seit 1986. Ich wollt meinen Eltern zeigen, dass ich was mach, aber mach nix, aber macht nix. Sie tolerieren das, ich find's cool, dass meine Mom nicht dir ist. Mein Daddy zeigt auch mit dem Finger auf mich und geht. Sie streiten und ich weiß nicht, worum es da geht. Ich hält zwar nicht auf mit dem Abfall, ich hoffe, dass ich den nicht zur Last fall. Und wenn doch, dann sag's doch einfach, ich bin doch euer Sohn oder etwa nicht. Ich hoff doch, dass ich kein zur Last fall, ich will, dass du einfach chillst. Ich würd dich sogar eher abknallen, als dass du mir irgendwie hilfst. Kannst ruhig in deinem Büro auf deinem Hocker bleiben. Ich werd immer alles easy sehen und immer locker bleiben. Ich hoff doch, dass ich kein zur Last fall. Ich will, dass du einfach chillst. Ich würd dich sogar eher abknallen, als dass du mir irgendwie hilfst. Du kannst ruhig in deinem Büro auf deinem Hocker bleiben. Ich werd immer alles easy sehen und immer locker bleiben. Ich würd dich sogar eher abknallen, als dass du mir irgendwie hilfst. Du kannst ruhig in deinem Büro auf deinem Hocker bleiben. Ich werd immer alles easy sehen und immer locker bleiben. Ich hoff doch, dass ich kein zur Last fall. Ich will, dass du einfach chillst. Ich würd dich sogar eher abknallen, als dass du mir irgendwie hilfst. Du kannst ruhig in deinem Büro auf deinem Hocker bleiben. Ich werd immer alles easy sehen.